Jüngst wurden das Gedenkkomitee für den großen Führer Genossen Kim Il-sung in Kape, russische Kommunisten, das schwedische Gedenkkomitee für den großen Genossen Kim Il-sung in Stockholm, das Gedenkkomitee für den Genossen Kim Il-sung in Reykjavik von Island und das nationale Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung von Serbien in Belgrad gebildet. Die Gedenkkomitees beschlossen, zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung seines revolutionären Lebens und seiner unvergänglichen Verdienste zu organisieren.